Was wird Frau Liebermann gedacht haben, als sie vor 2 Monaten Schlaftabletten nahm? Ihre Tochter in London ist zwar sicher, man sagt schrecklich, wenn es wahr ist. Die Martha hätte aus Berlin nicht weggekonnt, weil sie vom Grab ihres Mannes nicht loskam, bis es zu spät war. Dass die ein Palais wie das Liebermannsche, Mauer an Mauer mit dem Brandenburger Tor, schon vor dem Krieg abgerissen haben, zwecks Neugestaltung der Reichshauptstadt, wie das pompös beschildert wurde. Diese ehrwürdige Kunststätte abgerissen mit den Menzelzeichnungen im Treppenhaus, den Renoirs und Degas, und dass dem Führer Bismarcks Reichskanzlerpalais ebenso zu klein war, sodass er es abriss, wie Bismarcks Reich ihm zu klein geworden war, obgleich er doch Wien und Prag schon dazu erobert hatte, ohne einen Schuss, sodass denn auch der schöne, smarte Mann da an seiner Seite, wie heißt er, ach ja, Herr Speer, der sogar die Linden abhacken ließ, ihm alles neu machen sollte, dass aber diesen beiden die sogenannte Neugestaltung Berlins jetzt Churchills Royal Air Force abnimmt, Nacht für Nacht, wie eben in Friedrichshafen. Und dass dabei Hunderte, meist Tausende von Städtern verbrannt werden. Ergibt das nicht in seiner Folgerichtigkeit fast schon einen Sinn? Hör auf, das zu denken ist Blasphemie. Denn was hätten meine 2 Enkeljünglinge oder hier der Junge, der so vorbildlich rücksichtsvolle verschuldet, dass sie fielen? Ich habe 70 Jahre älter, werde aufgehoben, noch immer. Noch immer. Wofür? Genau das hat den Roman populär gemacht. Dass Fontane solchen Fragen ausweicht, dass Effi Briest immer dann und dort abbricht, wenn und wo andere noch weitergehen, radikal werden. Ach, lass, Luise, das ist ein zu weites Feld. Ich musste sehr alt werden, um endlich einzusehen, dass diese Ausflucht moralisch ist, nämlich auch Rücksichtnahme. Nein, das ist schon sehr gut. Menschlich weise und künstlerisch sehr ökonomisch, das Fontane abbricht, bevor es ganz ernst wird. Bedrückendes liefern mir Krankenbetten genug. Flake schreibt, als er 5 Jahre nach Fontanes Tod in Straßburg seine Doktorarbeit über ihn machen wollte, da habe der Professor sich fast totgelacht. Fontane, ein Dienstmädchenautor! Diese Ehebruchsgeschichten liest die Köchin meiner Mutter. Und Fontane selber ist vor 45 Jahren offenbar in der Gewissheit gestorben, seine Balladen würden bleiben, seine Romane jedoch vergessen. Auch ein Beleg, dass niemand so schlecht über sich selber Bescheid weiß wie jeder selbst. Hatte ich eine Ahnung? Nein. Keine Ahnung, dem bedeutendsten Menschen zu begegnen, den ich je im Leben traf, als Henri Dunant plötzlich vor mir stand, dem ich später die Kleider ausbesserte, die einst vornehm und fast zerschlissen waren. Der Initiator des Roten Kreuzes, jetzt Insasse eines Greisenasyls für Arme in Heiden überm Bodensee, Gründer, Visionär, war zuletzt noch Nobelpreisträger, doch inmitten der Mittelmäßigen nur belächelt. Er verachtet als einst steinreicher Kaufmann, der wie ein Evangelist all seine Habe der Idee dem Roten Kreuz geopfert. Es dauerte 33 Jahre, bevor sein Schlachtfeldbericht von Solferino aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt wird. So wenig Interesse nimmt Europa, dass seit er 10 mörderische Kriege ausgekämpft an der Forderung, Verwundete, Gefangene zu schützen. Plötzlich sah er mir zum Fenster hinein in Heiden mit dem schwarzen Samtkäppchen. Erst später, viel später, wurde mir dieser Jahrgänger Tolstois, weil ich doch ein Vierteljahrhundert jünger bin, zum außerordentlichsten Menschen, den ich je sprechen durfte. Hätte das schon an den Gesprächen merken müssen. Seine Mitkämpferin, die Suttner, hielt Reden, da merkte ich's, die zündeten. Doch keiner nahm sie ernst. wäre nach zwei Weltkriegen fällig, endlich mit der Anerkennung dieser bedeutendsten Kassandra nach der Trojanischen die blöde Hysterie zu dokumentieren, mit der die Männer über diese Frau herfielen. Wir sind alle über diese Frau hergefallen, als sie 1889 ausgerechnet im Geburtsjahr Hitlers die Waffen niederveröffentlicht hat. Noch kreischender äußerte sich dann die Hysterie, als Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis bekam, als erste Frau. Das Glück der Suttner zu sterben vor Kriegsbeginn 1914. Paradox, wie beschämend, dass diese Frau keine Frau an ihrer Seite gehabt hat, jedenfalls keine bedeutende, die ihr hätte helfen können, weil man sie gekannt hätte wie die Suttner selber. Beschämend. Wir Frauen geben es nur ungern zu, dass Frauen fast ebenso männerfixiert sind, wie die Männer berufsfixiert. Und ihnen deshalb alles erlauben, ja ihnen ihr Lieblingsspielzeug, die Waffen, lieber lassen, selbst wenn sie unsere Söhne damit umbringen, als einer Suttner zu helfen, den Männern die Waffen aus der Hand zu schlagen, weil es uns grundsätzlich nicht imponiert, was Frauen, sondern immer vielmehr das, was Männer wollen. Wie ergrimmt war ich gegen Flake, als er schrieb, wir seien unfähig zu Objektivität und Selbstironie. Aber ist das so falsch? Bin nie einer begegnet, der es anders ging als mir. Aber muss nicht gerade ich sagen, dass doch Duelle, wie eins meinen armen Hartwig ermordet hat, immerhin zwischen uns Frauen nie stattfinden? Und nicht nur deshalb nicht, weil wir andere Waffen haben? Mir ist die Fähigkeit abhanden gekommen, mich von dicken Büchern ablenken zu lassen. Briefe aber, gedruckte, unterhalten mich noch immer. Am intensivsten die von Thanes, weil der mich auch als Person interessiert und weil man sich unterhaltsam amüsiert oder ärgert mit seinen Briefen. Zum Beispiel denke ich angesichts dieses Sterbenden an die schauerlichen drei Worte, die von Thane als Titel für seine Erzählung Schach von Wutenow geplant hatte. Jedoch sein Verleger war zu human, diesen Titel anzunehmen. Von Thane hatte lapidar vorgeschlagen, gezählt, gewogen, hinweggetan, unmenschlich. Macht Menschen zu kehrig, zur Stückzahl. Gezählt, gewogen, weggetan, empörend. Warten und nichts tun. Was wäre noch zu tun? Gottfried Benn, bevor ihn die Nazis durch Schreibverbot mundtot machten, schrieb 1939 an Oeltze: Ich lese noch einmal Ihren letzten Brief, was Sie über Fontane und die vergangene Literatur sagten, und dann lese ich Ihre Zeilen weiter und dann sinken die Schatten. Und in Ihrem Dunkel sehe ich noch einmal die Gestalten meiner Generation, die Figuren, mit denen ich groß wurde, die Gesichter mit den gleichen Zügen. Auch höre ich sie sagen, zurückblicken und allein sein, alles noch einmal überdenken und dann mit seltsamen Erkenntnissen von dannen gehen. Keine Rechtfertigung vor irgendwas und vor irgendwem. Keine Bestätigung. Allerdings auch keine Unruhe mehr. Das also war es? Gut, dass man es nicht wusste.